Good morning. Guten Morgen. Wow, a long time we've talked about how to be great employees, huh? Lange haben wir darüber gesprochen, wie wir gute Angestellte sein können. So, look at this. Schau. We serve the Lord, the Anointed One, not men. Wir dienen dem Herrn, dem Gesalbten, und nicht den Menschen. But do you know what he's telling us? Weißt du, was er uns sagt? In verse 24 he says, for we know that we will receive a reward, an inheritance from the Lord. In Vers 24 sagt er, denn wir wissen, dass wir eine Belohnung, ein Erbe vom Herrn erhalten werden. As we serve the Lord Yahweh, the Anointed One. Wenn wir dem Herrn Yahweh, dem Gesalbten, dienen. Hang on, Reinhard. Moment mal, Reinhard. I thought I'm gonna get a reward from the Lord when I stand before the judgment seat of Christ for how I served him. Ich dachte, wenn ich vor dem Richterstuhl Christi stehe, würde ich vom Herrn eine Belohnung dafür erhalten, wie ich ihm gedient habe. I thought I'd get a reward of how many meetings I was leading and how many cell groups I was leading. Ich dachte, ich bekomme eine Belohnung dafür, wie viele Treffen und Kleingruppen ich geleitet habe. How much I've preached. Wie viel ich gepredigt habe. And how many people I led to Jesus. Und wie viele Menschen ich zu Jesus geführt habe. So now you're telling me that reward will be for how I worked in my secular employment? Jetzt sagst du mir also, dass die Belohnung dafür sein wird, wie ich bei meiner weltlichen Anstellung gearbeitet habe? No, I'm not telling you anything. Ich sage gar nichts. I am showing and explaining to you what the Bible is saying. Ich zeige dir und erkläre dir, was die Bibel sagt. Paul is talking in the context about getting reward eternally for how you work as an employee. Paulus spricht im Zusammenhang davon, dass man dafür eine ewige Belohnung bekommen wird, wie man als Angestellter gearbeitet hat. You cannot take this, what he's teaching you, out of this context. Man kann die Lehre nicht aus dem Kontext nehmen. So one day you actually have to stand before Jesus. Eines Tages musst du tatsächlich vor Jesus stehen. And you have to answer what kind of an employee you were. Und du musst beantworten, was für ein Angestellter du warst. If you don't go to work differently from now on, then I really don't know what else to do. Wenn du von jetzt an nicht mit einer anderen Einstellung zur Arbeit gehst, weiß ich wirklich nicht, was ich noch tun soll. Now it's not only because we want to please the Lord. Nun geht es nicht nur darum, weil wir dem Herrn gefallen wollen. Now it's not only because we want to be intense, because he was intense in his death for us. Es geht nicht mehr nur darum, dass wir intensiv leben wollen, weil er in seinem Tod für uns intensiv war. Now suddenly it's also eternal reward. Jetzt plötzlich ist es auch eine ewige Belohnung. So that means one day when I stand before Jesus, he will look at what an employee was, either give me no reward or give me reward. Wenn ich eines Tages vor Jesus stehe, wird er sich ansehen, was für ein Angestellter ich war und mir entweder eine Belohnung geben oder keine. Look, schau. If you work very hard and very intensely to get a pay raise from your boss, wenn du sehr hart und intensiv arbeitest, um eine Gehaltserhöhung von deinem Chef zu bekommen, what's gonna happen? Was wird dann passieren? You might have a little bit more comfortable life financially. Du könntest ein finanziell etwas komfortableres Leben haben. But at the end of your life, that money is not going with you to heaven. Aber am Ende deines Lebens wird dieses Geld nicht mit dir in den Himmel kommen. But if you actually serve intensely because you do it for Jesus, wenn du aber tatsächlich intensiv dienst, weil du es für Jesus tust, you're going to get paid twice. Wirst du doppelt bezahlt. Here on earth and from Jesus in heaven. Hier auf der Erde und von Jesus im Himmel. The money you get on earth, you use it here the way as a good steward would use it. Das Geld, das du auf der Erde bekommst, benutzt du so, wie ein guter Verwalter es einsetzen würde. And the one reward that you get in heaven that's going to last for you until ever and ever and ever. Und die Belohnung, die du im Himmel bekommst, reicht bis in alle Ewigkeit. So a lot of employees one day will stand before Jesus. Viele Angestellte werden eines Tages vor Jesus stehen. And they will watch as others will get huge rewards and they get nothing. Und zusehen, wie andere groß belohnt werden, sie jedoch nichts bekommen. And I believe that they will cry. Und ich glaube, dass sie weinen werden. See, the Bible says that Jesus will wipe away every tear. Die Bibel sagt, dass Jesus jede Träne abwischen wird. And from my understanding and experience with heaven, und nach meinem Verständnis und meiner Erfahrung mit dem Himmel, the tears that Jesus will wipe away will be tears of regret. Sind die Tränen, die Jesus abwischen wird, Tränen der Reue. People who realize, if they would have only worked differently on this earth, they could have had a reward forever, but now they don't and they have no second chance. Menschen, die erkennen, wenn sie auf dieser Erde nur anders gearbeitet hätten, hätten sie eine Belohnung für immer haben können, doch jetzt gibt es keine zweite Chance. Chance mehr. What an incredible thought that as I do the best for an earthly boss, Jesus smiles at me and says, hey, I got your pay raise ready here. Was für ein unglaublicher Gedanke. Während ich das Beste für den irdischen Chef tue, lächelt Jesus mich an und sagt, ich habe deine Gehaltserhöhung schon hier. Look how Paul concludes this in verse 25, the last verse of chapter 3. Schau, wie Paulus diesen Gedanken im letzten Vers 25 von Kapitel 3 abschließt. A disciple will be repaid for what he has learned and followed. Ein Jünger wird für das, was er gelernt und befolgt hat, belohnt werden. For God pays no attention to the titles or prestige of men. Denn Gott achtet nicht auf die Titel oder das Ansehen der Menschen. Look, schau. A lot of people don't like this scripture. Viele Menschen mögen diese Bibelstelle nicht. But it actually shows the perfect justice of God. Aber sie zeigt tatsächlich die vollkommene Gerechtigkeit Gottes. You see, God pays no attention to the prestige of man. Here is what it means regards to salvation. Gott achtet nicht auf das Ansehen der Menschen. Folgendes bedeutet es hinsichtlich der Erlösung. It doesn't mean if you had a good life or a bad life, if your past were great or terrible. Es bedeutet nicht, ob du ein gutes oder ein schlechtes Leben hattest, ob du ein guter oder ein schlechter Pastor warst. It doesn't mean if you were a mass murderer or you never did hardly anything bad. Ob du ein Massenmörder warst oder nie etwas Schlechtes getan hast. God is so just that everybody can go to heaven the same way through accepting the sacrifice of Jesus. Gott ist so gerecht, dass jeder auf die gleiche Weise in den Himmel kommen kann, indem er das Opfer Jesu annimmt. So God doesn't look at the prestige of title of man, he looks at the sacrifice of Jesus. Gott schaut nicht auf das Ansehen und die Titel der Menschen, er schaut auf das Opfer Jesu. But in the context of reward, God is using the same phrase. Aber im Zusammenhang mit der Belohnung verwendet Gott denselben Ausdruck. You know, when you stand before Jesus and when he gives reward, wenn du vor Jesus stehst und er dir die Belohnung gibt, look what it says, you will be repaid for what you learned and what you followed. Schau, was steht. Du wirst für das, was du gelernt hast und was du befolgt hast, belohnt werden. You can't stand before him and say, hey, listen, I had a very important position I couldn't serve. Du kannst nicht vor ihm stehen und sagen, hey, hör mal, ich hatte eine sehr wichtige Position, ich konnte nicht dienen. It'll be very simple. Es wird sehr einfach sein. The reward has to do with what you've learned and how well you followed it. Die Belohnung hat damit zu tun, was du gelernt hast und wie gut du es befolgt hast. All of you have learned right now through the Bible that you have to be incredible employees. Ihr alle habt jetzt durch die Bibel gelernt, dass ihr hervorragende Angestellte sein müsst. When you stand before Jesus, there's no excuses left. Wenn du vor Jesus stehst, gibt es keine Ausreden mehr. Very simple. Sehr einfach. God doesn't pay attention to all of your different excuses. Gott interessiert sich nicht für all deine verschiedenen Ausreden. He will tell you, well, you've learned it. Er wird dir sagen, nun, du hast es gelernt. He said, I wrote it in the Bible, you could have read it. Ich habe es in der Bibel geschrieben, du hättest es lesen können. But you know, I understood in 2001, when I had an encounter with heaven, als ich 2001 eine Begegnung mit dem Himmel hatte, verstand ich, that excuses don't work before the throne of God. Dass Ausreden vor dem Thron Gottes nicht funktionieren. That's why they don't work with me either. Deshalb bei mir auch nicht. See you guys tomorrow. Bis morgen.